Wir sind endlich bei Kapital 4 der erotischen Kurzgeschichten des Emskirchner Meisterautors Rainer Winkler. Mir ist an dieser Stelle vollkommen unbegreiflich, warum diese Sammlung von hochliterarischen Schriftstücken nicht seit Erscheinungstag in der Spiegel-Bestsellerliste rotiert. Eine Erklärung wäre, dass die, wo das auswählen, Hater sind, der Zaller. Auf der anderen Seite könnten sie auch alle Kunstbanausen sein. Also wäre auch möglich. Aber dann wären das ja auch Hater. Das heutige Kapital heißt Am Fluss der Zeit. Ich habe die Geschichte beim Sprechen dieses Intros noch nicht gelesen. Wenn das Wort Fluss vorkommt und das eine Sexgeschichte vom Wingel ist, kann man sich ziemlich sicher sein, dass Fluss in dieser Geschichte als vom Autor sehr gefeierte Analogie zwischen dem Fluss, in dem das Wasser fließt, und dem Fluss, in dem man nach Winkler Redensart steht, wenn man bisexuell ist, weil man sich nicht so positioniert, dass man an einem Ufer ist. Versteht ihr? Diese Geschichte ist also etwas für Analpiraten. Oder der Autor war mal wieder rotzeblöd und hat Erwartungen geweckt, die er nicht erfüllt. Aber da diese Ufer-Fluss-Bisexuell-Analogie bereits bei der Antwort auf die Träume vorkam, oder war es auf den Wegen des Lebens? Ich glaube, es war auf Wegen des Lebens, da kam das vor. Aber ich sollte mit meiner Vermutung ja jetzt trotzdem richtig liegen. Ich wünsche euch viel Spaß und großes Kotzen. Kapital 4. Am Fluss der Zeit. Ich stand unter der Dusche, ich wollte zwar zum Fluss, doch bei der Kurze zur Zeit tat die Abkühlung gut. Auch wenn Sommer ist, war die Hitze in den letzten Wochen enorm. Es war einer der heißesten Tage im Jahr mit fast 38 Grad, kaum zum Aushalten, und es war noch früh am Morgen. Wen man dem Wetterbericht glauben durfte, wird es bis Mittag über 40 Grad bekommen. Okay, warte. Der erste Satz ist bereits vollkommen unverständlich. Was ist die Kurze und warum tut bei ihr die Abkühlung gut? Was hat der Winkler sich dabei wieder gedacht oder hat er sich bei irgendeinem Wort so hart vertippt, dass die Autokorrektur da irgendwas draus gemacht hat und den Satz in reinstes Kauderwelsch verwandelt hat? Aber auch der zweite Satz, eine sprachliche Meisterleistung. Ist doch klar, dass es im Sommer heiß ist, oder meint er damit sowas wie, und selbst für einen Sommer war es in den letzten Wochen ungewöhnlich heiß? Wenn ja, kann man da nur applaudieren. Der Wingel lässt es nämlich so aussehen, als wäre es im Sommer nie heiß. König der deutschen Sprache. Ich drehte das Wasser ab und trocknete mich mit einem übergroßen Badetuch. Dann fiel mir auf, dass ich versehentlich das genommen hatte, das ich zum Fluss mitnehmen wollte. Ich ging ins Schlafzimmer, holte ein frisches und packte es zusammen mit ein paar anderen Sachen in meine Tasche. Auf dem Weg nach Drusen nahm ich die Tasche. Ich hatte nur meine Badehose angezogen, das würde bei dem Wetter reichen. In der Tasche waren lediglich eine Decke, ein Badetuch und ein paar kalte Getränke, die vermutlich eh bald warm sein würden. Als ich losfuhr, extra mit dem Motorrad, da es mir im Auto zu heiß war, überlegte ich, wie der Morgen abgelaufen war. Ich muss mal kurz reingrätschen, obwohl es gleich richtig gut weitergeht. Ich würde an dieser Stelle jede Wette eingehen, dass es sich hier um den Motorradlord handelt und der Protagonist der Fickgeschichte wieder Rainer ist. Aber abgesehen davon fährt er kein Motorrad. Sehr komisch. Sehr, sehr komisch. Erst hatte mich meine Freundin verlassen und das per SMS. Klasse. Dann hatte mein bester Freund abgesagt, obwohl der Trip seit 2 Wochen geplant war. Obwohl man es kaum als Trip bezeichnen konnte, der Fluss war nicht allzu weit weg. Ironischerweise wusste ich genau, warum die beiden so gehandelt hatten, auch wenn sie vermutlich nicht wussten, dass ich es weiß. Seit einiger Zeit wusste ich schon, dass die beiden ein Verhältnis hatten. Stellt euch vor, es ist Sommer und ihr plant seit 2 Wochen mit euren erfundenen Freunden zum Fluss zu fahren. Typisch Winkler. Aber gut, dass Investigativlord schon seit einiger Zeit wusste, dass sein bester Gumbel und seine Ische ein Verhältnis haben. Da wäre es mir dann auch so egal, dass ich abwarten würde, bis sie per SMS Schluss gemacht hat. Aber sich dann noch drüber beschweren. Aber so läuft's in der Gedankenwelt deines echten YouTube-Stars. Mich allerdings störte das kaum. Die Leidenschaft zwischen ihr und mir war eh verflogen und abgesehen vom Sex bedauerte ich es nicht. Dazu kam, dass sie wohl etwas zu jung für mich gewesen war. Außer im Bett hatten wir uns kaum was zu sagen. Am Vorabend noch war sie bei mir und wir fickten unter der Dusche, ein wirklich geiles Erlebnis. Sie war immer noch so eng, wie an dem Tag, als ich ihr die Unschuld nahm, doch sie schien keinen Spaß mehr am Sex mit mir zu haben. Woran das allerdings lag, konnte ich nicht sagen. Immerhin tat ich alles, dass es ihr gefiel.

Der Analsex mit dem Alten, ob er mich oder ich ihn fickte, war mit nichts vergleichbar. Ich würde zwar immer auf Frauen stehen, aber selbst obwohl ich heute Frau und Kinder hatte, war es immer mal wieder vorgekommen, dass ich mich mit Männern traf. Der Alte hatte mir gezeigt, dass man Sex nicht nur mit dem anderen Geschlecht genesen konnte. Ich bin ihm bis heute dafür dankbar und bedauere all jene, die da immer direkt Ekel empfinden. Sie wissen nicht, was sie verpassen. Bitte bringt mich um. Was soll ich dazu sagen? Das war mal wieder absolut geisteskrank. Ich denke, dass der Winkler in die Forensik gehört. Das ist total beknattert. Und was ist das mit dem letzten Satz? Sie wissen nicht, was sie verpassen, Bruder. So, wenn du ganz normal heterosexuell bist, dann verpasst du halt nichts, weil es dir nichts gibt. Aber keine Ahnung, ob Rainer vielleicht irgendwie... Also, ja, er ist irgendwie... Ich mach grad den Scheibenwischer, aber... egal. Kommen wir zu den Steckbriefen. 4, am Fluss der Zeit. Name Rainer. Alter 28. Geschlecht männlich. Größe 1,70 Meter. Haare kurz und schwarz. Sexuelle Neigungen eigentlich hetero. Zusatz. Habt ihr etwas bemerkt? Richtig, der Protagonist heißt Rainer, was ja zu erwarten war. Aber er ist nur 1,70 Meter groß. So viel also zur Reflexion der Größe des Protagonisten durch sich selbst. Und so viel zu Rainers Weltverständnis. 1,70 Meter ist schon eher unterdurchschnittlich. Was heißt unterdurchschnittlich? Der Durchschnittsmann in Deutschland ist 1,80 Meter. Auch dieser sexuelle Neigungenzusatz, eigentlich hetero. What the fuck, was ist das? Natürlich ist ein Mann, der empfindet, was der Protagonist der Geschichte empfunden hat, eigentlich hetero. Alles klar. Name Erich. Alter 61. Geschlecht männlich. Größe 1,71 Meter. Haare grau. Sexuelle Neigungen bisexuell. Abschlusswort. Bei dieser Geschichte handelt es sich um eine Story, die zwar anders... aber mir real passiert ist. Es war an einem See und war im Urlaub. Die Daten wie Alter oder anderen stimmen natürlich nicht, aber es war ein geiles Erlebnis, das ich mit euch teilen wollte. Natürlich ist sowas noch nie in Rainers Leben passiert. Erstens hat er noch nie irgendwo Urlaub gemacht und zweitens, lü. Was mich ein wenig wundert ist, dass Rainer diese Flussanalogie aus AWDL nicht genannt hat. Vielleicht hält er sich aber mittlerweile auch für geistig so überlegen, dass er das gar nicht mehr nennen braucht, um zu denken, dass er den Lesern jetzt die brutalste Analogie geliefert hat, die sie je gelesen haben. Wobei Rainer das Wort Analogie gar nicht kennt. Der denkt wahrscheinlich, dass das irgendwas mit Proktologie zu tun hat oder alternativ irgendwas im Gay-Puff ist. Wie auch immer, wie fandet ihr dieses Kapital? Schreibt mir eure Meinung doch gerne in die Kommentare. Mir bleibt, wie immer, nichts anderes übrig, als mich bei euch fürs Zuschauen zu bedanken. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, sayonara, matane.